N-Lister, eine erotische Biografie von Angela Steidele. Hörspielbearbeitung und Regie Luise Vogt. Folge 6. Die wahre Geschichte. Ach, wie man da die ferne Antike ahnt. Die Häuser, die im Boden eingelassenen Öfen, Wein in Tierfellen, der aus einem der Beine gegossen wird, Boote aus einem Stamm gehüllt, ganz wie bei Homer. Und die Burka, der malerische kurze Mantel, ist bestimmt noch derselbe wie auf den antiken Münzen, auf denen ihn der Held trägt. Der dunkle Mond begleitet unseren Gang. Du wartest auf den Augenblick, der dich aufrecht hält. Der späten Stunde zerrissene Klang weist uns den Weg zum kleinen Glück, bevor es zerfällt. Ich habe zuerst N-Listers Tagebücher und Briefe gelesen und reise dann auf ihren Spuren. Waren die Bücher zuerst oder die Wirklichkeit? Erfasse ich von der Wirklichkeit nur das, wovon ich zuvor gelesen habe? Entsteht die Vergangenheit erst im Schreiben? Schreibe ich meine Geschichte aus vorgängigen Geschichten? Vollzieht sich die Geschichte von Text zu Text? Am Fuß des kleinen Kaukasus in Armenien haben wahrscheinlich schon immer Menschen gelebt. Den Bewohnern des Mittelmeerraums waren sie an Kunstfertigkeit und Kultur überlegen, weshalb die alten Griechen in ihren Sagen von Raubzügen in dieses staunenswerte Land berichten. N-Lister war klassisch gebildet, sprach Latein und Griechisch. Für sie war Kutaisi die Hauptstadt der antiken Kolchis und der Wohnort Medeas, Circes und so weiter. Hier regierte der griechischen Legende nach König Aietes, dem Jason das goldene Vlies stehlen wollte. Mit seinen Gefährten fuhr er auf einem Schiff, der Argo, über das Schwarze Meer bis zur Mündung des Rioni, der in der Antike Phasis hieß, weshalb man die von hier stammenden Vögel Fasane nannte, als man sie zu Jagdzwecken in Europa aussetzte. Ab hier ruderten die Argonauten flussauf bis Kutaisi. Aietes verlangte für das goldene Schaffell Heldentaten, die Jason nie ohne die Hilfe von Aietes Tochter hätte vollbringen können. Medea verliebte sich in ihn und half ihm, ein Feld mit feuerschnaubenden Stieren zu pflügen, Drachenzähne auszusäen und die daraus sprießenden Krieger zu besiegen. Weil Aietes das Vlies trotzdem nicht hergab, stahl Medea es schließlich und flüchtete mit Jason nach Korinth, wo das Drama in die nächste Runde ging. Die Stadt der Medea ist unter so vielen anderen Ruinen versteckt, dass sie nicht aufzufinden ist. Die neue russische Stadt erhebt sich auf der alten und die Straßen laufen gerade und sind breit. Und nur hier und da tritt der Nationalcharakter des Landes hervor. Zu den stupenden Bekenntnissen früherer Reiseautoren gehört ihre Verachtung für die Einheimischen. N-Listers Handbook for Travelers in Denmark, Norway, Sweden and Russia, der erste Reiseführer im heutigen Sinne, strotzt an vielen Stellen geradezu vor Russenhass. Der Russe an sich ist durch und durch verlogen. So dumm er auch sonst sein mag, ist er doch außerordentlich scharfsinnig und gerissen, wenn er Betrügereien vorhat, die er geschickt und ohne Skrupel durchführt. Seitdem Westeuropäer über Russland schreiben, dient ihnen das Land zur Abgrenzung und eigenen Selbstversicherung. Dort Barbarei, bei uns Kultur. Gern entsetzte man sich zu N-Listers Zeit im westlichen Teil Europas über die russischen Grundbesitzer, die die bäuerliche Bevölkerung wie in hochfeudalen Zeiten als Leibeigene hielten, und wollte nicht bemerken, dass der eigene wirtschaftliche und politische Erfolg ebenfalls auf Sklaverei beruhte, die freilich in die Kolonien ausgelagert worden war. Zu Hause konnte man aus voller Brust das Lob der Freiheit singen. Noch schlimmer als die Russen fand Ann Listers Handbook die Juden. Die Hasstiraden gegen beide vergällen mir die Lektüre dieses Reiseführers gründlich. Auch Frédéric Dubois hegte antisemitische Vorurteile und wunderte sich in Kutaisi, dass die Juden dort nichts Jüdisches an sich haben und angesehene Kaufleute sind. Mit den niedern russischen Kaufleuten empfahl Karl Koch, so herrisch umzugehen, wie man es bei uns mit den Juden zu tun gewohnt ist. Obwohl sich alle drei, Dubois, Koch und Lister, an der Vorstellung berauschten, im Kaukasus in der Antike spazieren zu gehen, verachteten sie die Sitten und den Kenntnisstand dieser sogenannten rohen Völker, der eingeborenen oder halbwilden Menschen. Karl Koch hatte klare hierarchische Vorstellungen. Man muss auf alle Weise versuchen, bei den Asiaten zu imponieren. Und solange diese die Suprematie des Geistes und womöglich auch die des Körpers bei dem Europäer anerkennen, ist er in der Regel gesichert. Antisemitismus, Rassismus, Kolonialismus. Jeder erzählt mindestens so viel über sich wie über das bereiste Land. Was verrate ich unfreiwillig? Wo ist mein blinder Fleck? Sexismus ist eine weitere Zutat, mit der meine Gewehrsmänner und meine Gewehrsfrau ihre Berichte würzen. Diese georgisch-mingrelischen Damen sind merkwürdig. Hocken den ganzen Tag auf ihren Teppichen herum, tun nichts und sehen schäbig aus. Das weibliche Geschlecht gilt in Transkaukasien als eine Ware, die nur zur Freude der Herren, der Männer existiert. Es ist dieses bei Mohammedanern und Christen der gleiche Fall. Scharlachrote oder weiße Hemden unter langen herunterhängenden Roben. Ihre Brüste schwabbeln herum wie ein paar Schweineblasen. Diese unglücklichen Frauen sind Sklavinnen ihrer Männer und müssen alles tun. Sie verrichten nicht allein alle Hausarbeit, weben Stoffe, schwingen das Getreide, sondern gehen auch ins Feld, in die Mühle. Das Weib steht also, wie bei allen Völkern, die ihren Ruhm nur im Rauben suchen, sehr weit unter dem Manne und ist mehr seine Magd als seine Gefährtin. Ein Patriarchat solcher Ausprägung machte Karl Koch nachdenklich. Ihm schwante, dass Frauen zwar die zuerst Leidtragenden waren, die Gewalt jedoch letzten Endes fast alle trafen. Die Familienväter sind bei den Osseten die eigentlichen Herrscher. Und erwachsene und verheiratete Söhne hegen gegen ihren Vater einen unbedingten Gehorsam. Daher könnten weder Fürstenerlasse noch Gesetzbücher das Zusammenleben regeln. Das Gewaltmonopol des Staates sei schlicht nicht durchzusetzen. Der Osse erkennt nur eine Tugend an, die männliche Kraft. Und von ihr gehen alle seine Handlungen aus. Dieses Recht des männlichen, stärkeren, befördere nicht nur die Blutrache, sondern hemme jede Rechtsstaatlichkeit und Staatenbildung. Feministische Schlussfolgerungen überlässt Koch dem Leser. Wären wir 1986 nach Georgien gereist, hätte sich unser Eindruck vom Land viel stärker von dem des Jahres 1840 unterschieden als heute. Der Zusammenbruch der Infrastruktur nach 1991, die anhaltende postsowjetische Depression, bringt uns N und N näher, lässt längst Vergangenes auf verstörende Weise wieder erlebbar werden. Georgien macht auf uns einen desaströsen Eindruck. Die Landwirtschaft liegt brach, die Verkehrswege und die Bildungsstätten sind verwahrlost, die Fabriken stehen leer, wer kann, verlässt das Land. Wir treffen kaum auf andere Touristen. Das wunderschöne Land ist wieder so unbegehbar wie im 19. Jahrhundert. Was lässt sich überhaupt nachstellen, nacherleben? So vieles ist unwiderruflich vergangen. Ann Lister hat viele Stunden des Tages geschrieben mit Feder und Tinte auf Papier. Zum Schreiben musste sie ständig die Hand vom Blatt lösen, um die Feder nach ein paar Silben in die Tinte zu tauchen und neu anzusetzen. Das Auge muss die Bewegung mitmachen, vom Blatt zum Tintenfass und zurück. Formuliert man anders? Denkt man anders, wenn dieser Rhythmus das Schreiben diktiert? Auch die Abhängigkeit von natürlichem Licht kenne ich nicht. Selbst nachts machte es noch einen Unterschied, ob der Mond schien oder der Himmel bedeckt war. War es draußen dunkel, war es drinnen kaum heller. Kerzen und Talglichter, die einen teuer, die anderen übel riechend, erhellten einen Raum oder ein Blatt Papier nur schwach. Auch das Reisen selbst hat sich grundlegend verändert. Ann Lister und Ann Walker gingen davon aus, 2 Jahre unterwegs zu sein. Wer damals zum Vergnügen reisen konnte, blieb häufig so lange im Ausland. Dass die Fortbewegung an sich langsamer vonstatten ging, erklärt die lange Verweildauer nur zum Teil. Man wollte sich in den fremden Ländern und Städten auch aufhalten, Bekanntschaften knüpfen und am Leben vor Ort teilnehmen. Heute können sich zwar viel mehr Menschen eine Reise leisten, einen Aufenthalt über eine solch lange Zeit, aber nach wie vor die wenigsten. Würden Anne und Anne uns als Reisende überhaupt ernst nehmen? Wer mit dem Flugzeug reist, dem entgeht die allmähliche Veränderung der Landschaft, der Architektur, der Menschen und der Sprache, besucht immer eine Art Insel, weil sich zwischen dem Abflug und dem Urlaubsort Terra Incognita erstreckt. Auch was als Sehenswürdigkeit gilt, hat sich stark verändert. Anne und Anne besichtigten Schulen und Fabriken, besuchten Waisenhäuser oder auch den Wasserturm von Moskau. Mich hätte das auch interessiert. Warum waren wir da nicht? Unverändert geblieben ist die Sehnsucht, in der Zeit zu reisen. Schon in der Antike wurden historische Ereignisse nachgespielt. Europäische Fürsten ließen sich im 18. Jahrhundert romantische Ruinen bauen. Der Historismus im 19. Jahrhundert machte Geschichte zur Gegenwart. Heute ist von Ritterfestspielen über Mittelaltermärkte bis hin zur experimentellen Archäologie alles an Zeitreisen zu haben. Tausende Kriegsbegeisterte stellen in ihrer Freizeit Schlachten nach, bei denen kein Blut fließt, und verfehlen bei aller historischen Sorgfalt das Entscheidende, das allein ihnen das Kriegsspielen austreiben könnte. Todesangst bis zum Erbrechen und in die Hose machen, zustechen müssen, verstümmelt werden, verbluten, sterben. Und dennoch streiten sich Anhänger der verschiedenen Reenactment-Szenen kreativ über Authentizität und eignen sich ungemein genaue historische Sachkenntnisse an. Darf man eine Nähmaschine benutzen für ein Gauklerkostüm? Darf man eine Mönchskutte aus dem 16. Jahrhundert aus Baumwollstoff nachschneidern? Tja, aber darf man überhaupt Reenactment betreiben, wenn man als Kaiserschnitt auf die Welt kam? Wenn man Plomben in den Zähnen hat oder geimpft wurde? Wegen der lahmenden Pferde kamen Anne und Anne nur langsam voran. Spät in der Nacht erreichten sie bei starkem Regen ein winziges Dorf. Im ersten Haus konnten wir unmöglich bleiben. Lauter Leute mit heißem Fieber. Die zwei oder drei, die zur Tür kamen, blass wie Gespenster, ritten weiter ins Dorf. Heißem Fieber. Die zwei oder drei, die zur Tür kamen, blass wie Gespenster. Blass ritten weiter ins Dorf. Dorf. Frédéric Dubois hatte seine Leserin mehrfach vor der erstickenden Hitze, der vergifteten Feuchtigkeit in der damals noch sumpfigen, kolchischen Tiefebene gewarnt. Die gefährlichsten Monate auf diesem Küstenstriche sind Juli, August und die beiden ersten Drittteile des September. Also just die Zeit, zu der Anne und Anne hier waren. Der Europäer entgeht selten der tödlichen Ansteckung. Wenige Wochen vor Karl Kochs Aufenthalt in Sukdidi waren die Botaniker Alexander von Nordmann und Thomas Döllinger hier gewesen und beide an Fiebern erkrankt. Nordmann überlebte, kehrte 1836 nach Odessa zurück und beschrieb einen wunderschönen Nadelbaum aus den Wäldern Georgiens, der als Nordmann-Tanne berühmt werden sollte. Biografien gehören auf eigene Weise der Reiseliteratur an. Immer weiter, immer. Seit jeher wurde das Leben mit einer Reise verglichen. Geschichte gleicht in ihrer Vorwärtsbewegung einer Reise. Immer weiter, immer weiter. Die Zeit selbst reist. Auf Deutsch braucht es nur einen bestimmten oder unbestimmten Artikel, um aus der Geschichte eine Geschichte zu machen. Damit ist treffend umrissen, was mich bei der Niederschrift von Anne Lister, eine erotische Biografie, plagt. Ein vergangenes Leben kann nicht historisch wahr oder getreu geschildert werden. Die Erzählung von Anne Listers Geschichte kommt nicht ohne Erfindung aus. Und dabei erfinde nicht ich erst im Akt des Forschens und Schreibens. Anne Lister selbst hat schon im Leben damit angefangen. Anne Lister verkehrte im Kaukasus mit Menschen, denen sie zu Hause in England nicht die Hand gegeben hätte. Welche Anne ist die wahre? Wer sagt überhaupt ich in Anne Listers Tagebüchern? Anne Walker kennen wir fast nur aus Anne Listers Sicht. Ich habe versucht, mir einen eigenen Reim auf Anne Walker zu machen. Aber war sie wirklich die lebensklügere und stärkere von beiden, als die sie mir scheinen will? Und wer ist eigentlich Suzette? Wer vermag dieses Gewirr von Dichtung und Wahrheit aufzulösen? Mehr als das Knäuel ist nicht zu haben. Und das beschämende Wissen um meine naive Sehnsucht nach der wahren Geschichte. Und da ist dann das Meer. Die Träume kehren nach Haus zurück. Der alte Schrank ist wieder leer. Die Möbel sind zurechtgerückt. Wir staunen eine Weile lang. Dann gehen wir still nach Haus. Im Ohr ein letztes Mal den Klang. Und dann ist alles aus. Ein Hund, der in der Ferne bellt. Der Bach flüstert in seinem Lauf. Ein Blatt lautlos zu Boden fällt. Im Osten steht die Sonne auf. Lister, eine erotische Biografie von Angela Steidele. Folge 6, die wahre Geschichte. Mit Katja Bürkle als Angela Steidele und Bettina Hoppe als Ann Lister. In weiteren Rollen Rebecca Birch, Leonhard Koppelmann, Pirmin Sedelmeier und Andrea Wolf. Musik Hans-Peter Kuhn. Gesang Anna Clementi. Dramaturgie Cordula Huth. Besetzung Arne Salasse und Leon Hase. Ton und Technik Ursula Potyra, Melanie Inden, Julia Kümmel und Bodo Pasternak. Regieassistenz Aaron Klebauer und Oliver Martin. Hörspielbearbeitung und Regie Luise Vogt. Produktion Hessischer Rundfunk 2022. Redaktion Cordula Huth.